Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem ersten Buch Mose, zweites Kapitel, Vers 9. Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott segne dieses Wort. Bäume im Garten. Wir haben hier im ersten Buch Mose, wir haben hier also Verse 8 und 9 und lernen hier, wie unser Herrgott viele verschiedene Bäume erstmal im Garten gepflanzt hat. Und die Aufgabe war eben für Menschen, sich um den Garten zu kümmern, für Adam und Eva. Der Baum des Lebens ist hier erwähnt, in der Mitte des Gartens, und auch der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass diese Bäume eben eine wichtige Rolle spielen in der, nicht nur in der Schöpfungsgeschichte, sondern in unserer Heilsgeschichte, also so wie unser Herrgott unseren Rettungsplan sozusagen vonstatten gebracht hat, denn Adam und Eva haben ja dann gegen Gott rebelliert und vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegen Gottes Willen gegessen. Und ich würde euch einladen, da mal reinzugehen. Lest das mal durch im ersten Buch Mose, zweites und drittes Kapitel. Und sie dann eben dann vom Garten verbannt. Aber er hat sie nicht vergessen. Und wenn wir dann mal durchgehen, also dann kam natürlich unser Jesus Christus, viele tausend Jahre später, und hat dann eben für uns am Kreuz gestorben und für unsere Sünden, alle Sünden, die wir jemals begehen werden. Und so lesen wir dann nämlich, wenn wir dann zum Ende, die wir als im Glauben an Christus zu Christus kommen, können wir dann durch den Heiligen Geist, den wir empfangen, der Erlösung entgegen uns freuen, entgegenstreben. Und die Wahrheit ist dann nämlich, dass wir eben in der Offenbarung dann, das ist das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, geht mal rein in Kapitel 22, Verse 1 bis 2, also die ersten beiden Verse in Kapitel 22 der Offenbarung. Und schaut mal, ob dann welche Bäume da sind. Also ich will euch mal eins nur vorweg sagen, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist nicht mehr da, aber der Baum des Lebens ist da, aber nicht nur einmal. So, geht mal rein und guckt mal, und hier haben wir dann eben, das ist unser Gottes Versprechen, dass wir dann wieder Zugang haben zum Baum des Lebens, und das ist alles dann vollbracht und vollzogen, nachdem unser Herr Jesus Christus das zweite Mal nun wiederkehrt, das zweite Mal zu uns kommt, am jüngsten Tag. Das ist das jüngste Gericht. Und da ist es wichtig, dass wir Jesus folgen und sie ihm unterordnen, als reuige Sünder zu ihm kommen, bekennen und uns dann durch den Heiligen Geist ihm unterordnen und von ihm durch ihn und innen durch ihn die Erlösung erfahren. Und das sind die Bäume im Garten, von Anfang der Bibel bis zum Ende. Lest mal durch, geht mal rein. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diese wichtigen Textpassagen aus der Bibel, wo wir finden, dass wir, was es nun auf sich hat mit den Bäumen im Garten und wie das nun alles zusammenhängt und zusammengefügt ist. Und das über tausende Jahre, aus dem Alten Testament in das Neue Testament, das ist im ersten Buch Mose, ganz bis hin zur Offenbarung. Und darauf kommt es an, dass wir das verstehen, dass du uns nicht allein gelassen hast in unserer Sündhaftigkeit, in unserer Schuld, Schuldhaftigkeit, dass wir nicht in Sünde sterben müssen, sondern durch dich, unseren Herrn Jesus Christus, das ewige Leben haben, wenn wir zu dir kommen als reuige Sünder und uns der Heilige Geist erfüllt und in unsere Herzen spricht und wir dir folgen. Und das ist dein Versprechen, was du uns gibst und hältst. Und wir danken dir dafür. In Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.